Staatsdefizit und Staatsquote. Das obige Beispiel zeigt, dass die Tragbarkeit von Staatsschulden sich nicht einfach aus dem Vergleich irgendwelcher Quoten erschließt. Maastricht-Kriterien oder Ähnliches haben allenfalls eine heuristische Funktion. Die Tragbarkeit eines bestimmten Schuldenniveaus relativ zum Sozialprodukt hängt vom Zinsniveau ab. Sie hängt davon ab, ein wie großer Teil der Staatsausgaben vom Schuldendienst beansprucht wird. Sie hängt davon ab, wie stark eine Volkswirtschaft wächst. Volkswirtschaften mit hohen Wachstumsraten wachsen auch aus hohen Schulden schnell heraus. Langsam wachsende oder stagnierende Volkswirtschaften leiden dagegen unter der gleichen Schuldenlast viel länger. Die Tragbarkeit hängt auch davon ab, welche anderen Lasten ein Staat künftig noch tragen muss. Man redet hier von der impliziten Staatsschuld. In modernen westlichen Gesellschaften, vor allem aber im geburtenarmen Deutschland, liegt die größte implizite Staatsschuld in den Lasten der längeren Lebenserwartung und der Alterung der Gesellschaft. Wenn man berechnet, welche Rückstellungen für Alterssicherung und Gesundheitsversorgung Deutschland für seine Beamten, aber auch für alle Rentenversicherten machen müsste, um für künftige, schon jetzt feststehende Ansprüche vorzusorgen, dann ergibt sich ein Vielfaches der heutigen ausgewiesenen Staatsschuld. Es bleibt halt nicht folgenlos, dass ein deutscher Bürger im erwerbsfähigen Alter in 20 Jahren für doppelt so viel Rentner vorsorgen muss wie heute. Gleichzeitig aber haben die Staaten sehr unterschiedliche Abgabenquoten und Ausgabenquoten mit entsprechenden Folgen für laufende Defizite und Schuldenstände. Diese Unterschiede zeigen, dass die tatsächlichen Defizite und Schuldenstände zum allergrößten Teil kein Ergebnis objektiver und unabänderlicher Sachverhalte, sondern die statistische Folge freier politischer Wahlentscheidungen sind, die man so aber auch anders hätte treffen können. Rein finanzmathematisch gilt, dass staatliche Abgabenquote und staatliche Ausgabenquote von nahezu beliebiger Höhe sein können, sie müssen nur so zusammenpassen, dass keine übermäßige Verschuldung entsteht. Man kann eben nicht den Sozialstaat von Schweden mit dem amerikanischen Steuersystem kombinieren. Wer aber eine niedrigere Verschuldung bei unveränderten staatlichen Leistungen möchte, wird am Ende für höhere Steuern plädieren müssen. Schauen wir uns zunächst zwei Extremfälle an, nämlich Japan und Schweden. Schweden ist, was die Staatsverschuldung angeht, in der Europäischen Union ein Musterknabe. Seit Jahren hat das Land Haushaltsüberschüsse oder sehr niedrige Defizite und seit Jahren sinkt die staatliche Schuldenquote. 1999 waren es noch 64,3% gewesen, 2010 aber nur noch 39,7%. Eine traumhafte Entwicklung. Japan auf der anderen Seite ist scheinbar ein Katastrophenfall. Die Staatsschuldenquote von 198% stellt Griechenland weit in den Schatten und ist zudem in den letzten Jahren noch rapide angestiegen. Das laufende Staatsdefizit betrug 2010 6,8%. Schweden erzielt allerdings seinen Haushaltsüberschuss mit einer Staatsquote von 52,6%. Könnten sich die Japaner mit der Abgabenbelastung der Schweden anfreunden, dann würden sie Jahr für Jahr einen saftigen Haushaltsüberschuss machen und die Schuldenquote würde rapide sinken. Die Japaner haben eben eine andere soziale Wahl getroffen. Da sie ihr riesiges Haushaltsdefizit voll mit internen Ersparnissen decken und dabei sogar einen Leistungsbilanzüberschuss erzielen, ist die Verteilung zwischen Abgaben und Schulden ganz allein ihre Sache. Weder ist Schweden besonders vorbildlich, noch hat Japan eine Schuldenkatastrophe. Beide Länder machen es halt anders und die Anleihen beider Länder werden an den Märkten gerne gekauft. Problematisch sind jene Länder, die trotz einer hohen Abgabenquote bzw. einer hohen Staatsquote nennenswerte laufende Defizite und eine hohe Schuldenquote haben. Die Abgabenquote in Frankreich ist nur wenig niedriger als in Schweden, aber die Ausgabenquote ist noch deutlich höher. Gleichzeitig sind laufende Defizite und Schuldenstand hoch. Der Vergleich von Frankreich und Schweden zeigt ganz klar, in Schweden funktioniert die politische Entscheidungsfindung, in Frankreich funktioniert sie nicht. Für diesen voluminösen Staatssektor müssten die Einnahmen noch höher sein, als sie sind, oder die Ausgaben niedriger. Bei einer Staatsquote wie in Deutschland hätte Frankreich dank seiner hohen Abgabenbelastung einen fetten Haushaltsüberschuss.